Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Aus dem Studio Ansage heute eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berliner Mikrofon. Begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. In Berlin hört ihr uns auf der 88,4 UKW und in Potsdam und anderen Teilen Brandenburgs auf der 90,7. Und heute haben wir ein weiteres Anti-Knast-Spezial. Es gibt ja viele Menschen, die glauben, Gefängnisse hätten irgendeine sinnvolle Funktion in dieser Gesellschaft. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wer profitiert eigentlich von Gefängnissen? Es gibt zwei Länder, die betrachtet wurden, die USA und natürlich hier die Bundesrepublik. Wir hatten die Gelegenheit, auf den Anti-Knast-Tagen einen Vortrag über Gefängnisindustrie aufzunehmen. Und zwar zunächst am Beispiel der USA und später dann von der Gefangenengewerkschaft, der GGBO. Verschiedene Soli-Gruppen aus Jena und Berlin berichteten da über die Situation hier im Land. Und das hört ihr jetzt. Den ersten Teil über die USA macht eine Vertreterin des Berliner Free-Mumia-Bündnisses. Und aufgenommen wurde das Ganze am 26. Oktober 2019 in der Kreuzberger Schule für Erwachsenenbildung auf den Anti-Knast-Tagen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Seit der Machterlangung der bürgerlichen Klasse, also vor ca. 53 Jahren, begann es dann Gefängnisse zu geben. Diverse Knäste, Arbeitshäuser, Zuchthäuser, Gefängnisse in verschiedenen Ausformungen. Die Gefängnisse dienten damals und heute nicht nur der Abschreckung der Leute draußen, sondern halt auch der Gefügigmachung der Personen, die eingesperrt war. Und heute ist Zwangsarbeit immer mehr das Ziel der Inhaftierung. Am weitesten durchkapitalisiert ist die Gefangenschaft in den USA und da gibt es seit ca. 40 Jahren eine regelrechte Gefängnisindustrie. Deswegen haben wir uns auch entschieden, damit heute zuerst anzufangen, weil es sich da am Anfang entwickelt hat. Ja, die Gefängnisindustrie aus den USA sendet seit Jahrzehnten Impulse in alle Welt aus. Und mittlerweile macht der sogenannte Gefängnisindustrielle Komplex, der sich direkt an den militärisch-industriellen Komplex angeschlossen hat, messbare Prozente des Bruttoinlandsproduktes aus und er galt seit 2007 als drittgrößter Arbeitgeber. Arbeitgeber weshalb? Weil Leute profitieren massiv davon. Es fast jede Branche lässt im Knast produzieren. Die Autozulieferproduktion, die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie. Und natürlich auch diverse Servicedienstleister wie Callcenter. In den USA werden momentan 90% aller auf dem Staatsgebiet der USA betriebenen Callcenter aus Knästen heraus betrieben. Man darf ganz ruhig von Zwangsarbeit sprechen. Die Leute können das zwar faktisch verweigern, aber das wird durchgesetzt durch Zwangsmaßnahmen. Also zum Beispiel wird vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen, man darf an Programmen nicht teilnehmen. Und was das Krasseste ist, man kann ins sogenannte Loch gesperrt werden. Das Loch bedeutet, das ist eine Einzelhaft mit Sonderhaftbedingungen. Je nachdem, in welchem Knast man sich befindet, variiert das sehr stark. Teilweise hat man halt nur eine Matratze drin und kein Tisch, kein Schreibtisch, kein was auch immer. Man darf teilweise seine privaten Gegenstände, wie auch Post und so weiter, nicht mitnehmen. Man darf, also teilweise werden auch schon genehmigte Besuche gestrichen. Und was für mich mit das Krasseste ist, die Zeit im sogenannten Loch wird nicht auf die Haftdauer angerechnet. Das heißt, die Zeit im Knast verlängert sich dadurch indefinitiv. Und deswegen geben die Leute alle irgendwann nach und sagen, ich muss wieder hier raus, ich muss mal meine Familie sehen, ich muss mal meine Freunde sehen. Man denkt dann nicht, okay, ich habe jetzt noch ein Jahr, dann sitze ich halt zur Not hier in ISO-Haft, ehe ich jetzt für die Zwangsarbeit leiste. Nee, im Gegenteil, eben nicht. Also man bleibt dann und erst wenn man wieder rauskommt, geht die normale Haftzeit dann halt weiter. Profiteure, warum verdienen die Leute da so massiv dran? Weil es gibt eigentlich keinen Lohn. Also man kann zumindest nicht von Lohn sprechen, von 16 Cent die Stunde oder von einem Dollar die Stunde. Das ist die einzige Alternative, die die Großfirmen entschieden haben, wenn sie jetzt nicht ins Ausland gehen wollen, um in sogenannten Dritte Weltländern dann halt von massiv nicht existenten Löhnen im Endeffekt zu agieren. Und so vertreiben das auch die großen Gefängnisorganisationen. Hey, macht doch eure Tonschuhproduktion bei uns im Knast, da habt ihr keine Transportkosten, ihr habt keine Sprachprobleme, ihr habt keine Zeitverschiebung, ihr habt keine Zolleinfuhrbestimmung, ihr könnt das alles genauso billig hier produzieren lassen. Und Betriebsräte und gewerkschaftliche Organisationen waren lange Zeit vollständig verboten, mittlerweile gibt es so kleine Ableger. Im Moment sitzen 2,14 Millionen Gefangene in den USA ein. Die USA machen 5% der Weltbevölkerung aus, stellen aber 25% aller Gefangenen auf diesem Planeten. Kein Staat inhaftiert so viele seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger. Also wenn wir einen Vergleich anstellen wollen, in den USA sind es 760 Gefangene auf 100.000 und in der BRD sind es 86. Dazu kommen aber noch mehr Leute in den USA, nämlich 4,2 Millionen Leute, die auf Bewährung oder mit sonstigen Meldepflichten und also auch der direkten Kontrolle der Justiz unterliegen. Auffällig dabei ist die hohe Anzahl Gefangener aus den Bevölkerungsgruppen der sogenannten People of Color. Ja, die sind ca. 20% der Bevölkerung allgemein, aber 66% der Gefangenen in den Knästen. Die meisten davon sind übrigens Afroamerikaner und wir haben hier bewusst die männliche Form gewählt, weil halt die wirklich überwältigende Mehrzahl Jungen ab 15 und Männer bilden. Aber laut der Statistik des US-Justizministeriums 2011 sind mehr Leute, also mehr Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen in Haft, als bei der offiziellen Abschaffung der Sklaverei 1865 waren. Übrigens sind auch bei den Frauen, die Afroamerikanerinnen, die häufigste inhaftierte ethnische Gruppe. Das Finanzministerium der USA meldet auch 2011, dass die Einkommen der afroamerikanischen Community auf vor 1964 zurückgefallen. Dazu kommt dann, dass ehemalige Strafgefangene meistens bis an das Ende ihres Lebens entrechtet bleiben, zumindest punktuell. Das ist sehr unterschiedlich von den jeweiligen Bundesstaaten und hängt auch davon ab, wofür sie verurteilt wurden. Teilweise dürfen manche Leute über 5 Jahre, 10 Jahre oder teilweise auch gar nie wieder wählen. Sie haben keinen Anspruch mehr auf sozialen Wohnungsbau. Wenn sie aus dem Knast kommen und du sagst, komm, das ist, ich nehme meinen Freund wieder in meine Wohnung auf und du wohnst im sozialen Wohnungsbau, können sie dich dafür rausschmeißen. Also es wird wirklich alles getan, um die Leute wieder in den Knast zurückzuschicken. Wenn man sich die Akzeptanz dafür ansehen will, warum das in einer sogenannten Demokratie so widerstandslos funktioniert, sollte man sich die juristischen, politischen, kapitalistischen Grundlagen genauer anschauen. Die Gefangenen haben als Angeklagte so gut wie nie eine qualifizierte Verteidigung bekommen, weil sie fast alle mittellos waren. Und die Pflichtverteidiger sind hoffnungslos überlastet, teilweise Berufsanfänger, teilweise auch einfach überfordert mit den vielen Klienten, die sie haben. Und auch selbst in Todesstrafenfällen gibt es viele, wo belegt wurde, dass die Leute schwer unter Drogen standen oder alkoholisiert waren, sich mit den Fällen überhaupt nicht weiter beschäftigt haben, die falschen Formulare verwendet haben und trotzdem waren dann auch Todesstrafenurteile akzeptiert, weil sie hatten ja einen Pflichtverteidiger, dass der überhaupt nicht auf ihren Fall eingefahren war und überhaupt nicht fähig war, überhaupt was von seinen Vorgängen ringsumher wirklich wahrzunehmen, das hat keine Rolle gespielt. Ja, diese Pflichtverteidiger werden dann in den meisten Fällen ihren Klienten raten, sich so auf einen sogenannten Schuldhandel, also auf Plea Bargains einzulassen. Das heißt, sie bekennen sich zu einer Straftat schuldig und kommen damit meistens, zumindest für die erste Verurteilung, meistens mit einer Verurteilung auf Bewährung wieder frei. Und damit sind sie allerdings verurteilt und vorbestraft. Weiter geht es dann mit den Three-Strikes-Regeln. Das heißt, in den USA gibt es ein Gesetz, das heißt, dreimal verurteilt und du bist raus, also 3 strikes and you're out. Jeder, der 3 rechtskräftige Verurteilungen hat, kommt für 25 Jahre mit Bewährung in den Knast. Und wenn man sich vorstellt, wie rassistisch die Polizei gerade in manchen Vierteln vorgeht, geht das ganz schnell bei manchen Leuten, dass sie dann 3 Verurteilungen haben. In den USA hat es dann die ganze Lobbyorganisation auch geschafft, sogenannte Mindeststrafen, also Mandatory Sentences, zu erreichen. Das heißt, gerade in Bezug auf Drogen gibt es Mindeststrafen, wo, wenn das vor einen Richter kommt, der Richter gar nicht anders entscheiden kann. Er muss nach diesen gesetzlichen Vorgaben harte Strafen austeilen. Eine weitere Verschärfung ist das sogenannte dehnbare Strafmaß. Also die vergeben einem dann, wenn sie verurteilen, flexible Strafmaße, also du kriegst dann 15 bis 25 Jahre oder sogar 30 bis 45 Jahre und die Haftprüfung ist dann erst nach Ablauf der untersten Jahreszahl. Also dann kann man nach 15 Jahren zum ersten Mal vor so einem Ausschuss sitzen und dann kann darüber diskutiert werden, wie gesellschaftsfähig man ist, ob man Arbeit, Wohnung und so weiter schon mal vorweisen kann, welche gesellschaftliche Unterstützung man hat, wie man sich in Haft benommen hat. Und das ist natürlich ganz einfach, weil die meisten Haftprüfungsausschüsse auch von den privaten Betreibern bezahlt werden. Und deswegen kann man dann ganz einfach sagen, nee, der ist noch nicht gesellschaftsfähig, der muss noch ein bisschen. So kann man also sehr lange Haftzeiten hinbekommen. Ich habe gerade schon von Lobbyismus gesprochen. Gerade die Corrections Corporation of America oder auch GEO sind ganz große Player. Die geben Millionen und Abermillionen dafür aus, dass Politiker, Politikerinnen und aber auch die Medien natürlich Angst schüren, Angst vor Verbrechen. Kampf gegen Drogen, ganz wichtiges Stichwort. Es wird der hauptsächlich weißen Mittelklasse suggeriert, dass ganz schlimme Verbrechen passieren, vor denen man sich schützen muss und dass man die Leute am besten dann für immer wegsperrt. Ich habe jetzt weiße Mittelklasse gesagt, weil sie versuchen natürlich schon im Hinblick auf die Wahlen zu agieren und die sogenannte weiße Mittelklasse sind die einzigen, die noch wirklich an den Wahlen teilnehmen. Und wenn man sich in Betracht bezieht, wie viele Millionen Gefangene es gab, die Wahleinschränkungen oder dauerhafte Wahlverbote haben, dann auch natürlich die einzigen sind, die noch wählen dürfen. Statistisch sind die schweren Gewaltverbrechen sowohl in den USA als auch in Europa rückläufig, aber durch Gesetzesverschärfung und für Bagatellverurteilung können sie offiziell einen Anstieg der Kriminalität verzeichnen. Natürlich gibt es dagegen Widerstand, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gefängnisse. Zum Beispiel 2011 haben über 4000 Gefangene in den Bundesstaaten Georgia und Alabama gestreikt. Und seit 2011 ist auch Kalifornien ein Zentrum von koordinierten Gefangenenaktionen. Der Höhepunkt war 2013, wo über 32.000 Gefangene sich diesem Hungerstreik angeschlossen haben. Auch Gefangene im benachbarten Kanada haben sich zeitweise diesen Aktionen angeschlossen. Sie haben gegen verdrecktes Essen, gegen Isolationshaft, gegen Gangzugehörigkeitskriterien und für Kontakt zur Außenwelt ihr Leben eingesetzt. Viele Gefangene sind allerdings mittlerweile an den wiederholten Hungerstreiks auch gestorben. Und einige, von denen sie behauptet haben, sie wären OrganisatorInnen der Streiks, haben sie in ISO-Haft gesteckt und haben ihnen gesagt, sie werden sie dann mehrere Jahrzehnte da drin lassen. Wir werden sehen, inwieweit das tatsächlich wahr wird. Am 9. September 2016, falls ihr euch erinnert, war der 45. Jahrestag des berühmt-berüchtigten Attika-Aufstandes und anfolgenden Massakers. Da haben sie, um daran zu erinnern und auch daran zu erinnern, dass die heutigen Bedingungen ähnlich gruselig sind, auch wieder einen koordinierten Arbeitsstreik gemacht und haben in über 40 Knästen mit 10.000 Leuten sich daran beteiligt. Es gibt auch außerhalb der Knäste gibt die sogenannte Decarcerate-Bewegung. Es gibt auch andere Anti-Knast-Gruppen, aber die ist in mehreren Bundesstaaten aktiv, zum Beispiel in Illinois, in Kalifornien und Pennsylvania. Sie haben nicht nur erreicht, dass die Leute in der Gesellschaft anfangen, auch darüber zu debattieren, wie sinnvoll es ist, noch mehr und noch mehr Knäste zu bauen, sondern sie haben es auch schon geschafft, alleine durch diese Proteste und durch die Öffentlichkeitsarbeit, die sie betreiben, den Neubau von milliardenschweren Knästen zu verhindern. Deswegen ist auch einer ihrer Slogans Build Schools, not Prisons, also baut Schulen, keine Knäste. Einer der Erfolge ist auch, dass sie 2014 im kalifornischen Parlament ein Gesetz verabschiedet haben, mehrere Gesetze, wovon halt eine Reihe von Vergehen jetzt keine Straftaten mehr sind, sondern nur noch Ordnungswidrigkeiten, für die halt nicht mehr eingesperrt wird. Und sie haben es erreicht, dass die hungerstreikenden Gefangenen eigentlich haben das erreicht, dass die sogenannten Gang-Zugehörigkeitskriterien abgeschafft wurden, die den Behörden willkürlich halt als Grundlage gedient haben, Leute für Jahrzehnte in Einzelhaft zu stecken. Viele tausende Leute mussten sie jetzt aus der ISO-Haft deswegen auch entlassen. Das amerikanische Zentrum für Ökonomie und Politikforschung hat über die Masseninhaftierung in den USA geschrieben, nicht nur, dass wir die höchste Gefangenenrate der Welt haben, wir haben außerdem in den letzten 30 Jahren eine Gesellschaft geschaffen, in der einer von 8 Männern landesweit ein Ex-Gefangener ist. Mit dem sogenannten Kampf gegen das Verbrechen, den die US-Politiker gerne wie so Monstranz vor sich hertragen, hat das eher wenig zu tun. Passender finden wir den Ausdruck, den Louis Vacon dafür geprägt hat, nämlich die Bestrafung der Armen. Laut einer Statistik des Justizministeriums ist dann einer von drei schwarzen Männern in Haft oder wird in Haft kommen im Laufe seines Lebens. Bei den weißen Männern, also sind es nur 11%. Film 13th, ein sehr empfehlenswerter Film, der sich um den 13. Verfassungszusatz der USA dreht. Dieses Gesetz, richtige Gesetze haben sie ja so nicht. Sie haben mehr so Schriften, womit sie die Sklaverei abgeschafft haben, haben sie einen Zusatz geschrieben und damit haben sie die Sklaverei eigentlich gleich wieder eingeführt. Erst damals durch das sogenannte Gefangenenvermietungssystem, womit sie ja Gesetze geschaffen haben, um die Leute ganz schnell wieder in den Knast zu bringen. Also die sogenannten Black Codes waren rassistisches Gesetzeswerk eigentlich, was nur auf Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen abgezielt hat. Und man konnte immer sehen, aha, die Baumwollernte steht an, dann gehen jetzt die Sheriffs mal los und verhaften willkürlich auf der Straße Leute und hatten das halt unterstützt von so Regeln wie Fluchen im Beisein einer weißen Frau und Trunkenheit in der Öffentlichkeit und so weiter. Und das galt wirklich nur für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Und damit waren innerhalb von wenigen Jahren die Hälfte der knapp zuvor freigelassenen Sklaven wieder in Haft. Die Verwertungsspirale der Gefängnisindustrie verläuft natürlich nicht widerspruchsfrei. Im neoliberalen Alle gegen Alle sind gerade die regionalen Behörden auch mit enormen Summen belastet, die sie für den Unterhalt der Gefängnisfabriken aufbringen müssen, während die privaten Knastbetreiber dann nur die Gewinne abschöpfen. Das übersteigt die Möglichkeit gerade ländlicher Gemeinden in den USA und führt zu Haushaltszusammenbrüchen. Laut einer Spiegelmeldung von 2005 hatte damals bereits über 1000 Gemeinden in der USA an die Lobbyorganisation CCA ihre Knäste und ihre Schulden sozusagen abgetreten. Allerdings haben sie sich dafür garantieren lassen, dass die Knäste immer zu 90% gefüllt seien. Um die Knäste natürlich zu füllen, werden immer neue in den Gemeinden Kommunalgesetze entworfen. Und regionale Sheriffs sind gerne auf dem Weg dabei, auch dann Leute wieder einzufangen, um die Knäste zu füllen. In den USA und in der BRD und in Europa lassen sich natürlich die Situation nicht eins zu eins vergleichen, aber klar ist, dass auch hier seit über 20 Jahren immer mehr Staaten sich abgucken, wie dieses Modell funktioniert und versuchen das auch durch Kopie der Strafrechtsdiskurse und den Einzug von privatem Knastbau langsam aber sicher aufzubauen. Und damit würde ich an euch übergeben. Schon mal vielen Dank fürs lange Zuhören. Ich bin von Jena, von der Soli-Gruppe für die Gefangenengewerkschaft und werde versuchen zu erklären, wie sich diese Analyse von der Gefängnisindustrie in Deutschland darstellt. Und dann erzählt die Kollegin aus Berlin was über den Widerstand dagegen hier in Deutschland. Wir haben gerade gehört, in den USA irgendwie circa 2 Millionen Häftlinge, davon arbeiten, glaube ich, knapp eine Million oder so. Mit Riesenunternehmen, die ganze Knäste und so weiter betreiben. Das sind jetzt Verhältnisse, die in Deutschland so nicht vorkommen. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt so Vergleiche zieht. Aber prinzipiell kann man auch beobachten, dass hier in Deutschland so etwas wie eine Gefängnisindustrie sich gebildet hat. Das heißt, dass das Gefängnis nicht nur der Repression, der Abschreckung und so weiter dient, sondern immer mehr auch wirtschaftlichen Logiken unterliegt. Und das kann man sich so aus zwei Blickwinkeln angucken, die ich jetzt nacheinander einnehmen will. Das eine ist aus Sicht halt der Gefangenen, die zum Arbeiten gezwungen werden oder arbeiten gehen drinnen. Und das andere ist dann aus der Perspektive der Unternehmen, die davon profitieren. Deswegen komme ich jetzt erstmal zum Aspekt der Ausbeutung der inhaftierten Arbeiterinnen und Arbeiter. Also in Knästen wurde, glaube ich, schon immer mal hoch, jetzt unter Kaiser Wilhelm, in der Weimarer Republik, bei den Nazis sowieso, da haben die nochmal richtig einen oben drauf gesetzt, dann auch zu DDR-Zeiten und auch hier bei uns jetzt in der BRD. Steht auch so im Grundgesetz, also unsere Verfassung heißt es, Artikel 12 Absatz 3, Zwang, das ist übrigens der Artikel, der Zwangsarbeit verbietet. Da steht, Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Also damals haben sie sich jetzt auch noch nicht so eine Platte gemacht, das irgendwie zu beschönigen oder so. Die BRD hatte übrigens lange kein Strafvollzugsgesetz, sondern erst 76, 77 geschrieben worden und in Kraft getreten. Und da klingt das dann jetzt schon ein bisschen schöner. Da heißt dann in Paragraph 41 vom Strafvollzugsgesetz unter der Überschrift Arbeitspflicht, also nicht mehr Zwangsarbeit. Der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen Fähigkeiten angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, zu deren Verrichtung er aufgrund seines körperlichen Zustandes in der Lage ist. Aber die Grundbotschaft ist natürlich dieselbe. Es gibt Zwangsarbeit in Gefängnissen der BRD. 2006 gab es die Föderalismusreform, einige Kompetenzen des Bundes sind an die Länder übergegangen, so auch der Strafvollzug. Das heißt, die Länder waren dann angehalten, in den nächsten Jahren eigene Strafvollzugsgesetze zu erlassen. Da stand es ihnen auch frei, die Frage der Arbeit hinter Gittern anders zu regeln. 12 Bundesländern daran festgehalten, dass es die Zwangsarbeit gibt, also schon vom Gesetz her. In 4 Bundesländern wurde das nur anders geregelt. Also Brandenburg und Rheinland-Pfalz haben die Arbeitspflicht abgeschafft. Saarland auch, schreibt aber im Gesetz, dass die Bediensteten verpflichtet sind, Gefangene zur Arbeit anzuhalten. Und in Sachsen steht so auch nicht im Gesetz, aber da steht drin, dass die Arbeit verpflichtend ist, wenn sie im Vollzugsplan als zwingend erforderlich erklärt wird. Also das ist auch so ein bisschen schwammig. Auf jeden Fall in 12 von 16 Bundesländern gilt noch die Arbeitspflicht wie davor. Das ist so der eine Zwang zur Arbeit. Und es gibt noch 2 weitere Faktoren, die dazu führen, dass viele Gefangene arbeiten und auch arbeiten wollen. Das ist halt einfach die Langeweile sonst. Du sitzt halt auf deiner Zelle, kannst vielleicht auf dem Trakt rumrennen, aber auch Arbeit ist halt auch ein soziales Ereignis. Da siehst du halt ein paar Leute, hast mal eine Beschäftigung. Und der zweite Faktor, der noch dazu kommt, ist einfach die Armut. Also viele Gefangene haben halt einfach keine Kohle und die brauchen das bisschen Geld, was sie durch die Arbeit kriegen. Wenn man jetzt von 60.000 Gefangenen in Deutschland ausgeht, sind ca. 40.000 die arbeiten. Das gibt so eine Beschäftigungsquote von ca. 2/3 in den deutschen Knästen. Der Lohn, wenn man so will, Eckvergütung heißt das, ist auch vom Gesetzgeber her vorgeschrieben. Das sind 9% vom Durchschnittslohn, den die deutschen Staatsbürger in die Rentenversicherung einzahlen. Also was die halt so verdienen, das sind damit so 1 bis 2 Euro die Stunde, wenn man das runterrechnet. Und dann gibt es da aber auch nochmal so, ich kenne das jetzt aus Thüringen, so 5 Vergütungsstufen. Das heißt, die unterste sind halt vielleicht so 89 Cent und die oberste Vergütungsstufe ist dann irgendwie 1,80 oder sowas. Aber so 1 bis 2 Euro die Stunde, das ist circa die Bezahlung, die Gefangene für ihre Arbeit bekommen. Wer nicht arbeiten geht, kriegt dann nur Taschengeld. Und das sind dann so 30 Euro oder bis zu 40 Euro, hängt natürlich auch wieder vom Bundesland ab. Das heißt, viele Gefangene wollen arbeiten, weil sie dann zum Beispiel 200 Euro im Monat haben, anstatt nur die 30 Euro. Die sind nicht im Sozialversicherungssystem eingebunden, die Gefangenen, nur in die Arbeitslosenversicherung. Was ihnen jetzt nicht so wirklich viel bringt, weil du dann eh aufstocken musst, wenn du Arbeitslosengeld 1 beantragst. In die Rente sind sie nicht reingenommen worden, obwohl das seit 77 versprochen wird und festgelegt wurde, auch neulich wieder erklärt wird, ja, wir machen das bald, das ist bis heute immer noch nicht passiert. In die Pflegeversicherung sind sie nicht eingebunden, Krankenversicherung nicht, das heißt, jegliche Behandlung, die sie vom medizinischen Dienst haben wollen, muss mal beantragt werden. Aber gut, die ganze medizinische Sache ist nochmal ein anderes Thema. Auch nicht vorgesehen ist irgendeine Form der Arbeitnehmervertretung. Gefangene sind vom Gesetz her nicht vorgesehen als Arbeitnehmer, wir haben auch dementsprechend keine Arbeitnehmerrechte. Sondern da wird dann sich immer rausgeredet, das ist ein besonderes Dienstverhältnis, in dem sie stehen zum Staat. Sind auch die Erklärungen dann bezüglich der Gefangengewerkschaft, dass es gibt hier keine Gewerkschaft, es ist auch keine vorgesehen, weil es sind ja keine Arbeitnehmer und es gibt jetzt auch keine Betriebsräte oder sowas, wie es jetzt sonst in Betrieben draußen der Fall ist. Es gibt jetzt meinetwegen die Gefangene-Mitverantwortung oder Gefangene-Interessenvertretung, je nachdem, aber das ist jetzt keine Arbeitnehmervertretung oder so. Es ist eher so ein vermitteltes Gremium generell zwischen Gefangenen und der Anstaltsleitung. Das ist so die Ausbeutung der Gefangenen in der Gefängnisindustrie in Deutschland in Bezug auf Arbeit. Es gibt noch einen zweiten Aspekt der Ausbeutung, und zwar dann als Konsumentinnen und Konsumenten. Denn die Gefangenen sitzen drinnen und können nicht frei wählen, wo sie einkaufen gehen oder was sie für Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und in der Regel sind sie den Anbietern ausgeliefert, die eben drinnen verkaufen. Das sind meistens Monopolisten. Ja, einstiegige Unternehmen, Telio zum Beispiel oder manchmal Gerdes. Telio ist der größte Anbieter, bieten halt Gefängnistelefonie an und auch so Fernseher zum Beispiel. Ja, so die Einkaufsläden werden so von Massak betreut oder halt bestellt, wie auch immer. Und die Preise sind immer höher als auf dem Markt draußen. Da gibt es Proteste und Versuche, die Preise zu senken, aber generell wird da den Gefangenen, die eh viel zu wenig haben, einfach nochmal mehr abgeknöpft, als wenn sie jetzt irgendwie die Möglichkeit hätten, draußen sich die Dienstleistungen einzukaufen. Das betrifft auch noch andere Sachen, außer jetzt Einkaufsladen, Telefonie und so weiter. Das betrifft auch die medizinische Versorgung, wenn man das jetzt als Dienstleistung fassen will. Auch da haben die Gefangenen keine freie Arztwahl und müssen halt mit dem vorlieb nehmen, was sie eben bekommen. Aber auf jeden Fall in unserem Kreis ist es unbestritten, dass das Niveau der medizinischen Versorgung in Gefängnissen sehr, sehr viel niedriger ist als jetzt draußen. Das sind so die zwei Aspekte der Ausbeutung der Gefangenen im deutschen Strafvollzug. Und jetzt würde ich so ein bisschen auf die andere Seite kommen, zu den Bossen, zu den Unternehmen, die eben profitieren davon. Da gibt es eben ganz verschiedene Kategorien von Unternehmen. Es gibt die Unternehmen, die am Bau und an der Infrastruktur der Gefängnisse selbst, also der Gebäude, beteiligt sind. Das sind Bauunternehmen und Architekturbüros, das sind Sicherheitsfirmen, die Baustellen absichern oder auch später Dienstleistungen übernehmen. Das sind auch Firmen, die so Überwachungstechnik produzieren, die dann eingebaut wird. Sicherheitskameras jetzt als kleines Beispiel. War jetzt mal in der Presse, dass da ein Anschlag gab in Zwickau auf die Baustelle da. Und das ist ein ganz interessanter Fall, weil das ist ein Unternehmen aus Bautzen, Henschke heißen die. Und die bauen halt nicht nur so an Knästen rum, sondern der Eigentümer ist halt auch ein sehr bekannter und erfolgreicher Fascho aus Bautzen, der irgendwie 700 Arbeitsplätze schafft und total beliebt ist in Bautzen. Genau, da ist es so mal ein bisschen in die Medien gekommen, ne, dass da waren so ein paar Brandsätze in Baggern und dann war das in der zumindest Regionalpresse auf jeden Fall Thema. Das ist ein Unternehmen, was eben davon profitiert, dass Knäste überhaupt gebaut werden. Dann gibt es Unternehmen, die so grundsätzlich Dienstleistungen anbieten und Produkte in den Knästen verkaufen. Die Einkaufsläden, habe ich schon gesagt, Massak ist da eins. Das war auch mal in der Presse, weil es da irgendeinen Brand gab bei denen, glaube ich. Dann so generell die Anstaltskost, so das Catering, das sind aber, glaube ich, oft so mittelständische oder kleine Unternehmen vor Ort, die da liefern. Dann Telefone und Fernsehen, da habe ich auch schon ein paar genannt. Es gibt noch so Bildungsangebote, weil wir im demokratischen Staat leben und die Gefangenen sollen ja sozialisiert werden, also sollen sie sich ja weiterbilden. Also gibt es dann so, können die Ausbildungen machen, so 0815 Ausbildungen, halt Maler, Gartenbau, Metall, Holz, sind so die üblichen Sachen. Dann so zwei große Unternehmen, die sich den Markt aufteilen, Krone und BFW. Und dann gibt es, komme ich gleich dazu, ein paar wenige Knäste, die so schon teilprivatisiert sind. Und da wird noch ein weiteres Set an so Dienstleistungen dauerhaft von Unternehmen angeboten. Also die Betrieb der Werkstätten, psychologische, soziale, medizinische Versorgung, Reinigung, Wartung und so. Oder wahrscheinlich das größte Unternehmen oder so bekannteste Unternehmen in Deutschland ist Dieb GmbH, die in Hünfeld, ist glaube ich in Hessen, so der bekannteste teilprivatisierte Knast. Da betreiben sie eben diese grundsätzlichen Aufgaben mit, stellen da 95 Mitarbeiter, also 40% der gesamten Angestellten, Beamten von dem Knast dort. So, das sind Unternehmen, die dieses ganze System am Laufen halten irgendwie. Und dann gibt es noch die Unternehmen, die Gefangene für sich arbeiten lassen. Da kann man unterscheiden in so die Eigenbetriebe der JVAs oder halt, sage ich mal jetzt mal, Staatsbetriebe und in so Privatunternehmen. Die Eigenbetriebe, die stemmen den Ablauf auch des Knasts, verkaufen aber in Teilen auch draußen auf dem Markt ihre Produkte und ihre Dienstleistungen. Also du hast die Wäscherei, du hast die Küche, du hast eine Bäckerei manchmal, so diese ganzen Sachen, die sind in der Regel, gewährleisten sie den Ablauf drinnen. Teilweise verkaufen die Brötchen aber auch draußen oder waschen für irgendwelche Bullenschulen oder so, waschen sie die Uniform oder sowas, gibt es auch. Oder auch bieten das natürlich frei an auf dem Markt. Es gibt die Hausarbeiter, die so rumrennen und Sachen angucken. Dann gibt es oft eben noch so Schlosserei, Zimmerei, Möbelbau, so eine Sachen, die du drin irgendwie stellen kannst. Das sind alles so einzelne staatliche Betriebe. Was ich ganz interessant fand, war, wie sie es in Baden-Württemberg gemacht haben. Aber wir können auch mehr recherchieren, finden vielleicht auch zu anderen Bundesländern was. Da haben sie alle diese Knastbetriebe zusammengefasst zu so einem großen Landesbetrieb. Das ist ja Landesbetrieb VAW, Vollzugliches Arbeitswesen. Genau, und da wird das auch so zentral richtig koordiniert, die gesamte, ich sage jetzt mal, Ausbeutung der inhaftierten Arbeitskraft in diesen staatlichen Betrieben. So eine Folge davon, dass die versuchen, ihre Produkte auch auf den Markt gewinnbringend unter die Leute zu bringen, ist dann so eine Art Vertriebswesen. Die haben dann teilweise so Marken erfunden und so Shops aufgemacht, da wo Leute eben auch das überhaupt erfahren, dass es das gibt und wo sie so einkaufen können. JVA-shop.de ist von Niedersachsen seit 2001 die Plattform, wo man Dienstleistungen und Produkte von Gefangenen einkaufen kann. Hamburg ist pfiffig gewesen, da heißt der Knast so Santa Fu umgangssprachlich. Die haben die Marke Santa Fu gemacht, so gibt es Klamotten von denen, kannst du auf die Seite gehen, santa-fu.de. Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2018 knastladen.de, in Bayern gibt es seit 2017 haftsache.de, in Sachsen gibt es seit 2005 den gitterladen.de, also sehr kreativ. Es gibt aber auch teilweise so richtig Läden, wo ich reingehen kann. Berlin-Tegel hat wohl so einen Laden, den gehört vor A-Shop seit 2002. Kannst du hingehen und einkaufen gehen. Und auch ein cooler Name, Brandenburg an der Havel seit 2009, den Meisterhaft-Gefängnisladen. Wo die, ich glaube, die machen auch so ganz viel so Holz und so. Holzsachen, Möbel und sowas. Genau, es gibt auch dieses Vertriebswesen im kleinen Maßstab natürlich jetzt für Deutschland online und in der Realität, wo der Staat versucht, seine Produkte da unter die Leute zu bringen. Natürlich billiger, als wahrscheinlich so die regionale Wirtschaft das anbieten kann, aber natürlich genug, dass sie auch Geld damit einstreichen. Das ist auch ganz interessant, dass es die regionale Wirtschaft schon checkt. Es gibt nämlich, glaube ich, in Zwickau-Mariental, wo jetzt so ein Großknast gebaut wird, wo auch diese Sache war mit dem Anschlag auf die Bagger. Da gab es auch eine Bürgerinitiative gegen den Knast und die haben Leute wieder seitlich. Ich war da mal auch so eine Pro-Kontra-Liste gemacht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und die haben da auch hingeschrieben, dass es halt schlecht ist für die heimischen Betriebe. Wenn eben vor Ort dann so ganz viele Staatsbetriebe mit halt so 1 Euro die Stunde, 2 Euro die Stunde halt produzieren lassen. Also das checken auch so die kleinen Bosse im Umland, dass es eine krasse Konkurrenz auch ist für die. Es gibt dann noch die Unternehmerbetriebe, UBs. Das sind einfach Privatunternehmen von draußen, die halt sagen können, ich brauche jetzt hier 20 Mann für die und die Sache. Und dann melden die sich beim Staat und dann sagt er, hier könnt ihr dort und dort haben, stellen wir euch alle eure Geräte hin und die arbeiten dann für euch. Also Privatunternehmen können also inhaftierte Arbeiter und Arbeiter sich anmieten. Der Staat klärt das alles vor Ort, gibt es Platz, gibt es Leute und dann arbeiten die da. Die Soli-Gruppe der GGBO aus Berlin war so nett, da eigentlich mal so eine Auflistung zu machen, wo sie das so sammeln und dokumentieren, was wir so erfahren von den Gefangenen selbst, so teilweise auch aus der Presse, gibt es auch so ein paar investigative Journalisten und Journalisten, die da mal hinterher sind. Da gibt es so eine ganze Liste, die meisten sind so mittelständische Unternehmen, die jetzt einem nicht so viel sagen, so wie Godaplast aus Thüringen, die halt so Pflaster machen, aber gibt wohl auch große Unternehmen, wie Daimler oder Siemens, die Teile ihrer Produktion da hineinverlagern. Ist natürlich auch so eine harte Recherchearbeit, weil der Staat jetzt kein Interesse hat, im Privatunternehmen schon gar nicht, dass es so an die große Glocke gehangen wird. Wir beuten Arbeiter aus im Knast. Auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmen, die da gar nicht so hinterm Berg halten, die das dann so smart verkaufen, wie hey, wir sind voll aktiv in der Resozialisierung und wir bieten den Gefangenen die Möglichkeit, hier was zu lernen und zu arbeiten und kriegen sogar Geld dafür. Und ich glaube, Solo Berlin hatte auch mal so ein paar Unternehmen geoutet und dann gab es da so Verhandlungen mit denen und da gab es auch so ein paar smarte Startups, die da so gesagt haben, hey, ist voll toll, was wir machen und wo ist euer Problem? Der Staat versucht das auch voranzubringen, das Unternehmen im Knast produzieren lassen. Es ist immer die Rede von der verlängerten Werkbank, das klingt sehr schön, also verlagere einen Teil deiner Produktionskette in den Knast. Ich gucke jetzt, habe ja auf der Seite von vollzuglichen Arbeitswesen in Ulm, also Knastbetriebe aus der FA Ulm mal geguckt, da steht drauf, unter der Überschrift verlängerte Werkbank mit Eigenproduktion. Mit insgesamt 150 Arbeitsplätzen bieten wir Unternehmen, Behörden und privaten Kunden ein breites Leistungsspektrum zu attraktiven Konditionen und verstehen uns als Partner der heimischen Wirtschaft. Unsere oft langjährigen Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, mit der wir ihre Aufträge erfüllen und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Resozialisierung unserer Insassen. Das gilt insbesondere auch für unseren Unternehmerbetrieb, also die Privatunternehmen, die als verlängerte Werkbank zum Beispiel Produktionsschritte in der Montage und Konfektionierung ausführen. Ja, brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie sie das so darstellen. Flexibilität ist vielleicht noch so ein schönes Stichwort. Hat ja schon gesagt, die sind jetzt nicht als Arbeitnehmer anerkannt und sowas wie Kündigungsschutz oder so gibt es da einfach nicht. Ne? Da ist schön flexibel, kannst du von einem Tag auf den anderen sagen, ja, unsere Aufträge sind ausgegangen. Sorry, gut, ich weiß jetzt nicht, was sie für Rahmenverträge schließen mit dem Staat oder so, vielleicht haben sie auch Fristen, aber ist auf jeden Fall nochmal anders als jetzt wie in der Wirtschaft draußen. Vielleicht nochmal zur Dimension, eine Zahl, die ich so gefunden habe, ist, dass ca. die Hälfte der Gefangenen, die arbeiten, also von denen so 40.000 oder so, arbeiten gewinnbringend, also da gibt es Profit. Und von denen sind sogar die Hälfte nochmal, oder knapp die Hälfte, in so Unternehmerbetrieben. Also es sind vielleicht so 7.000, 6.000, 7.000, 8.000 Gefangene, die in Deutschland für so Privatunternehmen arbeiten. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt mit diesen knappen Millionen USA, merkt man, was das für unterschiedliche Dimensionen sind, aber es ist trotzdem eine Sache, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Was eine Tendenz ist, die jetzt aber jetzt nicht sonderlich groß ist, aber es gibt ja eine Tendenz, es gibt Teilprivatisierung des Strafvollzuges, also von Knästen, wie auch ja sonst Bereiche, wo der Staat sonst so das Monopol hatte, teilprivatisiert werden. Was weiß ich, städtische Wohnungsgesellschaften kriegen jetzt einen privaten Investor an die Hand oder so eine Sachen. Der erste Teilprivat, also das läuft unter dem Slogan öffentlich-private Partnerschaft, ÖPP. Erste Knast, der schon, wo das Gebäude sozusagen mit geplant und mit gebaut wurde, war die JVA Waldeck. Genau, da gab es auch einen privaten Investor. Der erste Knast, wo dann auch der Betrieb, also mit teilprivatisiert wurde, also was wie Wäscherei oder so, dann auch von draußen dann gemacht wurde, ist die JVA Hünfeld in Hessen, die ist so ein bisschen der Vorzeige-Teilprivatknast. Mit eigener Kaffeerösterei. Ja, genau, also. Die hatten, glaube ich, auch eine Online-Seite, habe ich aber nicht gefunden von dieser Kaffeerösterei. Dann 2009 folgte die JVA Burg, dann 2009 in Baden-Württemberg-Offenburg, wurde aber bis 2014 dann wieder voll verstaatlicht. 2014 Bremer-Förde und 2009 auch noch JVA München, das heißt, gab da so 6 Projekte und davon jetzt sind 5 noch teilprivatisiert. Ja, bei so circa 200 Hafteinrichtungen in Deutschland ist natürlich auch ein relativ geringer Anteil, aber eine Sache, die man auf dem Schirm behalten sollte. Und das wird auch immer mal diskutiert. Also ich habe gefunden, dass zum Beispiel 2006, ich hatte auch eine Diskussion, ob die JVA Heidering bei Großbern in Brandenburg, ob die nicht auch lieber vielleicht halbprivatisiert gemacht wird, haben sie dann doch nicht gemacht. Aber das sind so Sachen, die immer mal vorgeschlagen werden und da sollte man mal wachsam sein. Ja, das wäre so mein Überblick zur Gefängnisindustrie in Deutschland. Alles ein bisschen kleiner als wie in den USA, aber es gibt auf jeden Fall die ausgebeuteten Gefangenen und es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die Kohle machen und der Staat, der da auch Kohle macht dadurch. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir dagegen Widerstand leisten. Ich würde jetzt kurz diese Widerstandsformen vorstellen. Ich komme von der Soli-Gruppe Berlin, Gefangenengewerkschaft. Ich würde ganz, also die Gefangenengewerkschaft vorstellen, weil das so eine Form ist von, okay, wie wehren gegen diese Arbeits- und Knastverhältnisse, die gerade vorgestellt worden sind. Die Gefangenengewerkschaft wurde im Mai 2014 in der JVA Tegel gegründet. Damals hieß es auch noch Gefangenengewerkschaft JVA Tegel, heute heißt es Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation. Liegt daran, dass man damals dachte, okay, wir machen das hier so auf den Knast Tegel beschränkt, weil man nicht dachte, dass es so ein explosionsartiges Projekt irgendwie wird. Worum ging es? Eigentlich ging es von Anfang an darum, in erster Linie, so die Hauptmotivation war vor allem Spaltungslinien im Knast zu überwinden. Also klar, es gibt so krasse Hierarchien zwischen Bediensteten und Gefangenen, also das ist ja logisch, aber vor allem auch sind die Hierarchien zwischen den Gefangenen super krass und die Spaltungen dementsprechend. Das ist aus verschiedenen Gründen, das kann Religionszugehörigkeit sein, das kann Ethnie sein, was weiß ich, dass die Gefangenen sich da irgendwie nicht einig werden, streiten, auf jeden Fall eine Spaltung produziert wird. Und die Idee der Gefangenengewerkschaft war vor allem, das zu überwinden und zu sagen, okay, schauen wir uns doch an, wo wir sind. Wir sind alle in diesem Scheißbau, wir müssen alle was zusammen dagegen tun. Wie kommen wir zusammen? Wo sich dann auch schnell einig geworden ist, war der Punkt von, okay, was kotzt uns alle gleichermaßen an? Das sind die Arbeitsbedingungen, das ist, dass wir, wie schon erzählt worden ist, nur 1 bis 2 Euro die Stunde verdienen, aber genauso ackern quasi wie draußen und gleichzeitig nicht in dieses Sozialversicherungssystem einbegriffen sind. Was ja vor allem so Gefangene betrifft, wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt so 15 Jahre oder so im Knast und dann hast du irgendwie nie in die Rentenversicherung eingezahlt, hast du nur 1 bis 2 Euro die Stunde verdient, kommst halt raus und bist wieder arm. Also Altersarmut ist da vorprogrammiert. Das war so die Motivation für, okay, Arbeitskämpfe werden super wichtig und das vereint alle Gefangenen, da ist auf jeden Fall ein gemeinsames Interesse, dagegen irgendwie was zu machen. Dann wurde dann die Gefangenengewerkschaft dort gegründet und das hat dann super schnell richtig viele Leute auch gezogen. Also es war dann in Tegel, da haben wir so etwa mal so 800 bis 900 Gefangene und auf einmal in Tegel waren das so 200 bis 300 gesagt haben, wir wollen da mitmachen. Das ist dann super schnell auf andere Bundesländer ausgeweitet worden. Also dann hat sich ziemlich schnell NRW angeschlossen. Also da haben Knäste gesagt, also Gefangene gesagt, ja, wir wollen das auch machen. Bavü, ich glaube Offenbach war dann der nächste Knast, wo Gefangene gesagt haben, auch ziemlich viele gleich am Anfang, ey, das Butzbach, genau, sorry. Genau, wo Gefangene gesagt haben, wir wollen das unbedingt machen. ist ziemlich schnell irgendwie gestiegen und das Problem, glaube ich, war, dass es super cool ist, dass es so eine Orga innerhalb gibt. Tatsächlich ist sie relativ machtlos, wenn es keinen Support von außen gibt. Weswegen dann, und damals war das halt so, das hat sich alles drin gegründet und draußen gab es so 1, 2, 3 UnterstützerInnen, aber irgendwie auf jeden Fall für die Verhältnisse, die drin an so Widerstandsformen geleistet worden sind, viel zu wenig. Deswegen haben sich dann Soli-Gruppen gebildet. Ich glaube, so einer der ersten war auch in Leipzig, dann kam Jena. Die Berliner Soli-Gruppe, aus der ich jetzt spreche, hat sich ja später gegründet. Das war viel Einzelarbeit im Vornherein, die halt diese Kämpfe irgendwie versuchen oder immer noch versuchen zu unterstützen. Heißt, wir versuchen alles, was Gefangene uns irgendwie mitteilen. Das läuft dann über postalischen Verkehr, sage ich mal, so Briefe, über Telefonie, über Besuche. Versuchen wir irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen, also versuchen da auch alle Medien irgendwie zu nutzen, wie es geht. Heißt, die eigenen, sowas wie unser eigener Blog, sowas wie in die Media, aber versuchen dann auch nochmal weiter rauszugehen. Heißt, wir haben auch Facebook, wir haben Twitter, wir versuchen mit kommerzieller Presse, so gut es geht, irgendwie zu schnacken, dass die halt irgendwie auch die Sachen von den Gefangenen an die Öffentlichkeit bringen. Das klappt alles mal gut, mal nicht so gut. Das ist immer so ein bisschen, genau, kommt auf die Zeitraum an, würde ich sagen. Das ist so die Arbeit der Soli-Gruppen. Wir hinken da, würde ich auch sagen, so ein bisschen hinterher. Also schon immer, seit es die GGBO gibt bis heute, weil wir einfach draußen, wir sind mittlerweile 5 Soli-Gruppen, also genau in Jena, Leipzig, Berlin, Köln und Nürnberg. Aber es gibt ja 16 Bundesländer und nur 5 Soli-Gruppen draußen, heißt, das ist zu wenig. Wir versuchen aber, wie gesagt, diese Kämpfe irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen und auch vor allem, also das ist, glaube ich, für die Soli-Gruppen auch super wichtig, gemeinsam Kämpfe zu führen. Das heißt, wenn drin irgendwie Missstände formuliert werden, versuchen wir, die draußen auch aufzugreifen. Ein Beispiel, du hattest vorhin so ein bisschen angesprochen, war zum Beispiel mal, dass in einem Betrieb in der JVA Reinickendorf, also hier in Berlin, hatten gefangene Frauen uns die Unternehmen geschickt, die sie da quasi ausbeuten, hatten auch die Arbeitsbedingungen dazu geschrieben. In dem Fall war es krasse Pensumsvorgaben, also es wurde eine Stückzahl quasi angefordert in der Stunde, die die Frauen fertigen sollten und die Frauen waren massiv überfordert, haben gesagt, das ist eine unglaubliche, also mussten da wirklich unglaublich krass viel ackern in einer Zeitvorgabe, die unterirdisch war und gleichzeitig haben sie fast nichts verdient. Hatten uns dann die Unternehmen mitgeteilt, die dafür verantwortlich waren, diese hatten wir wiederum kontaktiert. Und das war auch ganz spannend, weil einige Unternehmen, also durch diesen Kontakt mit Unternehmen haben wir auch herausgefunden, deswegen war uns das wichtig, wer verdient hier eigentlich und wer profitiert davon? Weil ganz spannend war, dass tatsächlich auch nicht wirklich alle Unternehmen davon profitiert haben. Also für manche haben wirklich so eine Pauschalabgabe an den Knast abgezahlt und insofern haben sie profitiert, als dass sie natürlich keine Sozialversicherung abdrücken müssen und sie müssen nicht jeder einzelne ArbeiterIn quasi bezahlen. Aber tatsächlich haben wir festgestellt, als wir Rechnungen verglichen haben, dass die meisten Profit die JVA macht, weil sie die Kohle vom Unternehmen einbehält und den Gefangenen nur ganz wenig ausbezahlt. Das heißt, die Unternehmen haben sehr viel mehr Kohle der JVA zugesteckt, als dass die JVA dann den Gefangenen ausgezahlt hat. Und deswegen war das für uns spannend zu schauen, okay, wer profitiert hier eigentlich wie und in welchem Ausmaß. Genau, und da war auf jeden Fall, würde ich schon sagen, so ein gemeinsamer Erfolg, dass die Frauen uns die Unternehmen gesteckt hatten, wir die veröffentlicht hatten, versucht haben, mit unseren Mitteln irgendwie dagegen vorzugehen. Heißt, wir haben ganz viel Pressearbeit gemacht. Ein Unternehmen, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, heißt Papercuts. Das hatte auch so damit so nach außen so, also dieses, was du angesprochen hattest, dieses, ja, wir sind so sozial, weil das ist ja Resozialisierung, was wir mit den Gefangenen machen. Und das wäre sowas wie ein soziales Projekt. Die hatten sogar noch so einen Spruch von, nee, wir produzieren nicht in Drittländern, weil regionales Wirtschaften einfach besser ist und effizienter oder so. Also richtig räudig und hat dann irgendwie das aber so angepriesen als, das ist regional und deswegen so viel besser und keine Produktion in China, so nach dem Motto. Das stand bei denen so auf der Homepage drauf. Dann hatten wir halt versucht, ganz viel Pressearbeit dagegen zu machen. Auch das Unternehmen wurde von Aktivistinnen mehrmals angegriffen. Schlussendlich haben sie die Arbeit im Knast beendet. Was wir schon als Erfolg sehen von einem gemeinsamen, also zum einen die Frauen benennen das, wir versuchen da irgendwie öffentlich wirksam gegen vorzugehen. Gleichzeitig gibt es Aktivistinnen draußen, die offensichtlich auch dafür einsetzen wollen. Und insgesamt müssen wir sagen, sind wir mit dem Resultat ziemlich zufrieden, dass Papercuts gesagt hat, okay, wir stellen die Arbeit ein. Haben das mit den Frauen auch nochmal rücksprechen können. Die waren also deswegen auch begeistert, weil die Pensumsvorgaben sich jetzt krass vermindert haben. Also sie sind jetzt nicht mehr unter so einem hohen Druck gezwungen zu produzieren, sondern immer noch für die anderen Unternehmen, keine Frage. Aber auf jeden Fall hat sich der Leistungsdruck enorm verringert. Aber vielleicht nochmal so ganz kurz zur Widerstandsform. Also wie gesagt, angefangen hat das ja mit also diesen, okay, wir wollen für die Arbeits- oder verbesserte Arbeitsbedingungen kämpfen. Das heißt, wir fordern den Mindestlohn, also als gefangene ArbeiterInnen und den Einbezug in das Sozialversicherungsthema, heißt Rentenversicherung auch. So hat es angefangen und mittlerweile, kann ich aus Berliner Erfahrung so sagen, ist es das gar nicht mehr so richtig. Also wir führen mit den Gefangenen eher so Antirepressionskämpfe. Wir haben nicht so viele Arbeitskämpfe. Du kannst da, glaube ich, auch gleich nochmal was zu sagen, weil ihr mit der Jena-Soli-Gruppe, ich glaube, wenigstens mehr Arbeitskämpfe führt als wir. Aber wir haben das gar nicht mehr. Also das letzte Mal war so richtig 2015, glaube ich. Da war hatten Gefangene eine Petition aufgesetzt für die Verminderung nicht der Arbeitszeit, aber auch der Pensumsvorgaben. Das war das letzte Mal in der JVA Tegel war. Das war das letzte Mal, dass wir da so versucht haben, mit den Gefangenen Arbeitskämpfe zu führen. Jetzt ist es bei uns so als Berliner Soli-Gruppe, dass die Gefangenen vor allem sich gegen die Bediensteten wehren wollen. Also weil halt, also kann man sich ja vorstellen, die Repression im Knast nochmal sehr viel gravierender ist als draußen, sage ich mal. Genau, und würde jetzt einfach nochmal vielleicht so ein paar Widerstandsformen, die es so gibt, die wir so mit teilweise gestaltet haben, aufzählen. Wie gesagt, wir haben ganz viele Antirepressionskämpfe. Zum Beispiel haben wir gerade in Bützow ist das, Andreas Bach, der setzt sich unglaublich viel für andere Gefangene ein. Heißt, der schreibt irgendwie Beschwerden für Gefangene, versucht irgendwie die richterlich oder auf dem rechtlichen Weg irgendwie durchzuboxen. Der ist super engagiert und versucht tatsächlich ja für ganz viele zusammen immer wieder irgendwie so auch diese Gewerkschaftsversammlung irgendwie durchzusetzen. Auf jeden Fall hat er jetzt in letzter Zeit immer wieder, also er hatte enorme Repressalien zu kämpfen. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, und das hört sich jetzt super Panne an, ist es auch, illegale Rechtsberatung zu betreiben. Das heißt, er hat im Knast für andere Gefangene so Beschwerden ausgefüllt, die dann wiederum zu Gerichten gegangen sind und über die dann mittels Verfahren quasi beurteilt werden sollte mit richterlichem Beschluss, ob quasi Andreas oder den anderen Gefangenen, den Bediensteten quasi Recht gegeben wird. Diese Beschwerden, die er da ausgefüllt hat, das nennt jetzt die JVA illegale Rechtsberatung. Das heißt, sie unterstellen ihn, er würde anwaltliche Tätigkeiten ausüben. Das ist total der Quatsch, das ist keine anwaltliche Tätigkeit, der hat einfach jemandem geholfen, ein Formular auszufüllen. Aber die JVA sagt jetzt, das ist angeblich eine illegale Rechtsberatung. Darüber wird jetzt schon seit ewig beim Landgericht gestritten. Das Landgericht Rostock hat jetzt auch schon gesagt, das ist Quatsch. Total, also wer hat sich denn den Biss ausgedacht? Das funktioniert überhaupt nicht. Also da gibt es ein Urteil, so steht das da nicht drin, aber es ist meine Übersetzung. Und jetzt ist aber trotzdem das Resultat gewesen, dass Andreas über 4 Monate in den Bunker teilweise gekommen ist. Über 4 Monate in den Bunker gekommen ist, ihm wurde die Arbeit verweigert. Auch hier, das hattest du ja vorhin angesprochen, war das auch für ihn so ein Riesenproblem, weil natürlich er darüber die sozialen Kontakte irgendwie hatte. Er konnte über die Arbeit mit den Leuten, also den anderen Gefangenen, die Beschwerden ausfüllen, die Kämpfe irgendwie versuchen weiterzuführen. Dadurch, dass die Arbeit dann er da nicht mehr zur Arbeit gehen konnte, war das ja quasi gar nicht mehr gegeben, dass er sich mit den anderen Gefangenen austauschen konnte. Und diese, das nennt sich dann alles im zusammengefassten Disziplinarverfahren, also zuerst wurde ihm Fernseher weggenommen und Radio und dann, genau, hat er erstmal in der Zelle, wurde er für 23 Stunden eingesperrt, er durfte dann nur 1 Stunde raus. Genau, also Andreas kriegt auf jeden Fall super viel Repression auch immer noch derzeitig ab. Dann hatten wir auch als ein anderes Beispiel für so eine Widerstandsform, das hört sich mal ein bisschen pan an, aber so Petition, also Gefangene unterschreiben oder setzen super gern Petitionen auf, das hört sich jetzt erstmal für so eine Draußenperspektive komisch an, weil Petitionen tatsächlich überhaupt nichts bringen, wenn wir draußen Petitionen aufsetzen. Wenn wir draußen Petitionen aufsetzen würden, dann bringt das natürlich gar nichts, weil irgendwie, also wen interessiert denn das? In Tegel war das mal super krass, was offensichtlich da Petitionen bei Knästen irgendwie auslösen. Da hatten Gefangene, ich glaube es waren nur 14 oder 15, hatten eine Petition aufgesetzt, was ich vorhin angesprochen hatte, vor allem auch wegen der Pensumsvorgaben, wegen der Arbeit. Und es waren noch mehrere Punkte. Egal was es war, ist ja glaube ich auch ein bisschen, also ja, in dem Fall ein bisschen egal. Die JVA hat ziemlich schnell reagiert und hat den Gefangenen einen Meutereivorwurf gemacht. Wegen Aufsetzen von einer Petition hat die Leute am Anfang noch innerhalb der Häuser zwangsverlegt. Also es gab so ein paar Gefangene, die waren auf denselben Trakten und die JVA hat dann wahrscheinlich sich gedacht, oh Gott, die unterhalten sich, das geht gar nicht. Wie gesagt, diesen Meutereivorwurf gemacht, die Gefangenen zwangsverlegt. Am Anfang war dann sogar noch irgendwie, hatten wir gehört, dass 1-2 Gefangene in andere JVAs verlegt werden sollen. Wenn man da diesen Meutereivorwurf macht, also total unterirdisch, diese Unterstellung. Aber genau, einfach nur so, um zu zeigen, was macht eine Petition in Knessen, wo es hier draußen irgendwie gar keine Wirkkraft hat, ist es da drin offensichtlich ein Mittel, wo die JVA anfängt zu zittern. Vielleicht kurz zur Erklärung, also Petitionen können Gefangene als Einzel- oder als Sammelpetitionen formulieren, die gehen an den Petitionsausschuss des jeweiligen Landtags. Das heißt, das ist so ein Mittel, wo Gefangene versuchen, dass der Boss über dem Gefängnis, also der Landtag, der Staat, da mal so nachfragt und guckt, was ist denn bei euch los. Deswegen kann das vielleicht manchmal unangenehm sein für die JVAs, wenn dann die Politiker und so kommen und dann mal so reingucken, was ist denn hier los. Mhm. Genau, und so war es auch bei der JVA Neumünster. Da war es sogar mehr, da hatten vor 2 Jahren insgesamt über 140 Gefangene eine Petition unterzeichnet wegen, und dann kommen wir zu dem Punkt, den du benannt hattest, Ausbeutung der KonsumentInnen, wegen der hohen Preise im Knast. Die waren sowas wie, also eine Zahnbürste zum Beispiel, wenn man die kaufen wollte, kostete 3 Euro. Und irgendwie passierte Tomaten, die bei uns so die billigste Packung für 50 Cent kostete, da auch 2 Euro. Also es war alles so über Späti-Preise eigentlich schon in Berlin so. Und genau, Gefangene sich auch gesagt haben, können wir uns nicht leisten, was soll das? Verantwortlich war dafür in dem Fall auch so ein regionaler Betrieb, Dani Hilbert, das ist so ein Einmannbetrieb. Also er heißt Dani Hilbert, so heißt auch sein Betrieb. Da, wo er wohnt, da ist auch der Betrieb, kann man googeln. Und die Gefangenen haben dann quasi gegen ihn eine Petition aufgesetzt und dem haben richtig damals die Füße geschlackert offensichtlich, was auch daran lag, dass zum einen die Gefangenen eine Petition aufgesetzt haben und dass dann, ne, wie du das gerade beschrieben hast, diesen Weg gegangen ist. Zum anderen aber auch, weil wir als Soli-Gruppe dann damals also die Neumünster-Gefangenen vom Knast besucht haben und auch Dani Hilbert. Wir waren bei ihm, haben geklingelt, das ist ja sein Betrieb, da kann man ja klingeln, hat uns aber nicht aufgemacht. Genau, aber dann haben wir irgendwie offensichtlich da schon so ein bisschen die Füße geschlackert, was dazu geführt hat, dass tatsächlich die Preise runtergesetzt worden sind. Schön war da die Erfahrung, dass es den Gefangenen nicht gereicht hat. Sie haben dann zwar gesagt, klar, die Preise sind jetzt runter, das heißt aber nicht, dass unsere Kämpfe quasi hier enden. Das war, fand ich, eine ganz schöne Erfahrung. Genau, und sonst haben wir auch oft juristische Kämpfe mit Gefangenen. Gerade zum Beispiel wird viel gegen diesen Monopolbetrieb Telio geklagt. Also ganz viele Gefangene in Knässen klagen gegen die hohen Preise, weil, jetzt weiß ich nicht, wie es aus allen Knässen ist, aber manche Knässen zum Beispiel hat eine Minute Telefonat schon Euro gekostet auf dem Handy, was dann dazu führt, dass, keine Ahnung, sagen wir 5 Minuten kosten dann 5 Euro so insgesamt. Bei einem Verdienst von 1 bis 2 Euro die Stunde kann man sich vorstellen, wie wenig Gefangene dann telefonieren können. Und genau, da gab es auch schon Erfolge, in der JVA Zeithain zum Beispiel, wurden die Preise ziemlich krass an draußen angeglichen, bin ich der Meinung. Und sonst eine Widerstandsform, die wir nicht oft erleben, kannst du gleich was zu sagen, aber also in Berlin haben wir die noch nicht so oft mitbekommen, leider. Aber in anderen Bundesländern schon sind so Streiks, da gibt es ja alle möglichen Formen, es gibt Bungelstreiks, das hatten wir in der JVA Reinickendorf dann schon 1-2 Mal, dass die Frauen gesagt haben, ey, kein Bock, und sich sehr viel Zeit gelassen haben, aber auch da folgt die Repression dann ziemlich schnell. Und ich glaube, ihr in Jena hattet da mehr Erfahrung mit so Streiks. Sitzstreiks gibt es manchmal. Im September 2017 gab es in der Freundin vor Chemnitz einen Sitzstreik von 40 Gefangenen, die sind einfach im Hof gewesen und dann haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht mehr rein. Die haben protestiert gegen den Beamtenmangel, also zu wenig Schließer, was dazu führt, dass halt die Freizeitmaßnahmen eingeschränkt werden, es weniger Aufschluss gibt. Also die haben gegen diese Zustände protestiert, dass sie das ausbaden müssen. Und ja, also bei sowas werden die Behörden dann immer gleich ganz fuchsig. Dann haben sie gleich die Bullen gerufen, die standen auch schon vor der Anstalt, dann gab es Verhandlungen. Und dann sagen jetzt die Gefangenen zumindest, ja, da haben wir einen Deal gemacht mit dem Anstaltsleiter, wegen, ja, wir lösen das jetzt hier auf, das war so noch 1,5 Stunden oder so, und gehen friedlich auf unsere Zellen, dafür wird aber keine belangt dafür, aber es kam dann eben, egal ob das, ich weiß jetzt nicht, wie die Absprache war, aber auf jeden Fall gab es dann über 30 Disziplinarverfahren gegen Gefangene und ich glaube, es wurden auch 2 oder 3 Gefangene zwangsverlegt und dann halt in andere JVAs in anderen Bundesländern, weil ja Frauen-JVAs jetzt nicht so oft gibt. Ein anderer kleiner Sitzstreik war jetzt diesen Sommer in der JVA Untermaßfeld in Thüringen. Da war das Problem eben mit den Anbietern von so Telefon und Fernsehen, Gerdes. Da gab es Probleme, dass die Telefone nicht repariert werden und sowas. Und dann die Gefangenen eben nicht telefonieren können. Und da haben sich auch mehrere Gefangene eben in Gang gesetzt und nicht mehr in die Zellen gegangen. Da wurden, glaube ich, auch welche wegverlegt. Also es gibt das schon manchmal, dass Gefangene so Sitzstreiks zum Beispiel machen, aber die kriegen dann sehr schnell halt ganz schön auf den Deckel und das unterstützt auch keiner. Also es gibt ja manchmal so christliche Sachen oder es gibt so sozialarbeiterische Sachen von draußen, die würden das glaube ich nicht unterstützen und wir als Soli-Gruppe unterstützen, aber jede Form von Widerstand, die Gefangenen finden. Ja, und vielleicht noch abschließend, das war so das, was wir in Berlin als, es war kein Streik, aber es war so die krasseste Form von Aufstand, die wir erlebt hatten, war in der JVA Tegel. Da hatten uns schon Gefangene im Vorfeld mitgeteilt, dass die Zustände super miserabel sind. Heißt, sie haben viel von Verwahrvollzug gesprochen, also dass Gefangene nur noch weggesperrt werden, also weggeschlossen werden, kaum miteinander kommunizieren können, weil eben, also genau, sie in ihren Zellen weggesperrt werden und dann nicht mit den anderen irgendwie auf dem Trakt reden können. Gleichzeitig hatten sie auch bemängelt, dass viele nicht arbeiten können, was auch dann, ne, diese fehlende Interaktion irgendwie bedeutet. Genau, und das muss sie super wütend gemacht haben. Also wir hatten das auch, also hätten nicht gedacht, dass es so wütend die Gefangene macht, denn dann war irgendwie, wir haben das einen Tag später erfahren, dass die Gefangenen, also dass es 10 bis 15 Gefangene in Nordfahrt Tegel, hat wohl so angefangen, dann hatten sie wohl doch mal kurzzeitig irgendwie Ausgang, oder also nicht Ausgang, sondern die Zellen wurden geöffnet. Aufschluss, danke. Genau, und dann ist so ein Mob von 10 bis 15 ist zu den Büros der Beamtinnen, hat angefangen, da so ein kleines Feuerchen zu legen, hat der einen Beamtin die Jacke runtergerissen, die ins Feuer geschmissen, so als Symbol von, ja, und dann sind sie irgendwie losgestimmt und haben überall kleine Feuerchen gemacht, auch auf dem Innenhof, dann so ein, wir hatten dann ein Foto später davon gesehen, das war halt so ein, das sah aus wie ein kleiner Aufstand, genau, ach genau, und es wurden, stimmt, habe ich vergessen, von der Dienststelle, also die sind quasi durch die Dienststelle, wo die zwischen zwei Zellenhäusern liegt. Also wir haben hier Zellenhaus, ich weiß nicht, wie es heißt, aber hier ist ein Zellenhaus und hier ist der Beamtinnenabschnitt quasi. Und da sind sie durchgerannt und haben da, wie gesagt, das Feuer dann gelegt und haben auch die kompletten Glasscheiben, die quasi das Trennen komplett zerstört bei ihrem Durchgang. Genau, aber auch da war dann die Konsequenz, dass wir erfahren haben, am nächsten Tag gleich sind alle in den Bunker gekommen. Und auch da war die Repression richtig enorm und genau. Und leider gab es da auch tatsächlich, fanden wir jedenfalls, wenig, es gab von allen wenig Solidarität. Es gab draußen keine, also wir hatten das auch veröffentlicht, da gab es aber nicht so viel Resonanz drauf. Komischerweise sind die Medien auch nicht drauf aufgesprungen, was mich auch persönlich sehr gewundert hatte. Aber auch von drin super wenig. Also es gab auch Gefangene, die irgendwie verurteilt hatten und irgendwie sowas meinten wir, jetzt haben wir hier halt Stress, weil ihr hier irgendwie mal Bambule gemacht habt. Was soll denn das? Also das ist total schwierig, auch bei so einer größeren Widerstandsform, denke ich, da so eine, ja, kämpferische Masse irgendwie, ne, zu entwickeln, die da für irgendwas entschlossen zusammentritt. Also das merken wir auch immer wieder, sobald es irgendwie zu Streiks oder sowas wie so einer Revolte in Tegel, so haben wir das dann genannt, kommt, gibt es natürlich auch unter den Gefangenen irgendwie so eine Art, ja, von Spaltung. Genau, deswegen würde ich sagen, also für mich ist so ein Fazit von Weitern, ist es super schwierig, ja, da so eine gemeinsame Basis zu entwickeln, wo Gefangene zusammenkommen. Das war's jetzt. Oder vielleicht kann ich nur kurz ergänzen, dass viele Themen, die Gefangene jetzt aufgreifen, so einfach so diese Alltagsprobleme sind, also keine medizinische Versorgung, Disziplinarmaßnahmen, man bekommt denen keine Lockerung, keine Besuche, man... Also was weiß ich, so ganz viele irgendwelche Krankheiten, die umgehen. Also so super viele kleine Alltagssachen, von denen draußen jetzt auch, glaube ich, erstmal viele auch nicht so einen Plan haben oder so. Das versuchen wir irgendwie zu unterstützen, bekannter zu machen. Ach so, und ich kann vielleicht noch sagen, also was ganz cool ist an den USA, die haben ja einfach, also die haben ja diese riesen Knastsklaverei, aber die haben auch eine relativ breite Bewegung und die haben ja in den letzten Jahren diskutiert, wie machen wir weiter. Und es gab richtig Strategiepapiere von so Gruppen in Knästen und so, haben wir gesagt, Hungerstreik bringt nichts. Hungerstreik macht nur dich selbst kaputt. Wenn wir das Knastsystem lahmlegen wollen, brauchen wir massenhafte Arbeitsstreiks. Das haben wir ja gemacht, den einen hast du ja gesagt, dann haben wir ein Jahr später nochmal einen sozusagen US-arbeitenden Arbeitsstreik gemacht. Und das ist eigentlich echt eine geile Idee. Also weil, wenn die Gefangenen wirklich aufhören, der eine Langzeitknacki davon war, meinte auch, eigentlich müssen die Gefangenen sich total verweigern. Und das ist genau die Idee von den USA und das funktioniert eigentlich auch, aber das schaffen die da nicht durchzusetzen, weil einfach das System so übermächtig ist. Und in Deutschland war auch die Idee, und das haben die in Butzbach 2015 versucht, so einen Arbeitsstreik zu machen von der GGBO aus, aber das ist einfach zu krass und nicht durchsetzbar. Aber das wäre so die große Vision. Ja? Wenn die Gefangenen es schaffen, sich richtig zu verweigern und zu streiken, dann kann sie das Gefängniswesen nicht aufrechterhalten. Ja, soweit dieser Mitschnitt über die Veranstaltung zur Gefängnisindustrie, der Vergleich der USA und Deutschland und der speziellen Kämpfe, die es hier im Lande gibt, hinter Mauern, von denen so wenige Menschen mitbekommen. Wer sich genauer für die Anti-Knast-Tage interessiert, es gibt einen Weblog, antiknasttage.blackblocks.org. Und wenn ihr diese Sendung nochmal nachhören wollt oder Freundinnen und Freunden weiterempfehlen wollt, wir machen natürlich einen Podcast davon, der wird in wenigen Stunden online sein. Findet ihr auf unserem Blog, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Und ja, die Sendezeit ist jetzt leider auch schon fast zu Ende. Wir beschließen das Ganze mit einem, der sehr lange in Gefängnissen bereits lebt, der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. In den USA, seit knapp 40 Jahren inhaftiert. Wir haben ja vor 2 Wochen gehört, dass sich einiges bei ihm tut. Vielleicht kommt er demnächst frei. Hoffen wir das Beste. Auf jeden Fall wird er bis zu seiner Freiheit immer in dieser Sendung zu hören sein, so auch jetzt. Er hat das letzte Wort. Mein Name ist Markus. Ich verabschiede mich. Mach's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.